damit die Ermordeten dieser rechtsextremistischen, rassistischen und antifeministischen Tat sichtbar gemacht werden und hoffentlich auch die Letzten bleiben in einer Reihe von Anschlägen, die keine Einzelfälle waren, ob es jetzt der NSU war, der Anschlag auf Walter Lübcke oder Hanau. Ein linkes Podcast-Projekt aus Oldenburg für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft. Herzlich willkommen zu unserer 10. Folge des Maikäfer-Podcasts. Die Folge heute ist wieder eine Sonderfolge und heute ist der 19. Februar und es wird unter anderem um Hanau gehen. Wir haben die Gruppe United Against Racism eingeladen. Vielleicht wollt ihr euch selber einmal kurz vorstellen. Hallo, ich bin Jette, 19 Jahre alt, seit Mitte letzten Jahres Teil der Gruppe United Against Racism. Hallo, ich bin Steven. Ich bin auch seit Mitte letzten Jahres Teil von United Against Racism. Und ja, wir sind eine bunte Truppe aus vielen Aktivistinnen, die sich seit letztem Jahr regelmäßig Donnerstag treffen. Und was macht euch inhaltlich aus? Also welche Themen bespielt ihr? Wollt ihr dazu noch ein bisschen was sagen? Und unser Ursprung war der Antirassismus, denn wir haben uns letztes Jahr nach der zweiten Black Lives Matter Demo gegründet und sind da zusammengekommen mit dem AStA, der örtlichen Uni, haben uns dann so nach und nach kennengelernt und festgestellt, wir brauchen neue Strukturen hier in Oldenburg, denn es gab irgendwie keine aktive Anti-Ra-Gruppe. Wir wollten dann einfach mal die Sache in die Hand nehmen und regelmäßige Proteste, Demos und sonstige Sachen organisieren. Ja, es hat sich ganz schnell in so ein harter Kern rauskristallisiert, der so 8 bis 10 Menschen umfasst. Davon sind Menschen mit Rassismuserfahrungen und Menschen ohne Rassismuserfahrungen dabei. Also wir haben uns entschieden, unsere Arbeit ein bisschen aufzuteilen, damit nicht alles an einzelnen Personen hängen bleibt. Haben einmal das in verschiedene Themenbereiche sortiert, eben Antirassismus, Queerfeminismus und noch andere Bereiche und aber auch in Aktionsbereiche. Zum Beispiel haben wir eine Social Media AG, eine Mobi AG, also die sich um das ganze Mobilisieren für Demonstrationen kümmert, was ja gerade nicht so wirklich stattfindet, aber theoretisch schon. Auch in der Social Media AG ist auch die Presse mit drin und dann gibt es auch noch Demoplanung. Also haben das alles ein bisschen in Bereiche aufgeteilt, um da die Kapazitäten besser aufteilen zu können. Ich kenne das selber von mir, dass wenn man eine Gruppe neu gründet, es manchmal schwierig ist, da dran zu bleiben. Habt ihr Strategien entwickelt, wie ihr weiter nachhaltig aktiv sein könnt? Ich glaube, dass das regelmäßige Plenum donnerstags ist so mit der Hauptpunkt, warum wir es schaffen, auch jetzt zu Zeiten von Corona irgendwie am Ball zu bleiben und damit das Ganze sich nicht so im Sand verläuft, ist eben diese Regelmäßigkeit schon hilfreich und wir treffen uns auch, wenn gerade irgendwie nicht so viel ansteht, dann sind die Pläne teilweise eher kurz, aber sie finden trotzdem statt. Durch diese Regelmäßigkeit, glaube ich, bleiben wir schon aktiv. Was uns auch wichtig ist, dass wir weiterhin freundschaftlichen Kontakt pflegen, wenn die Pläne halt mal nicht so lang sind und man dann trotzdem in Kontakt bleibt, um weiterhin Aktionen zu planen oder einfach mal gemeinsam Zeit zusammen zu verbringen, auch wenn das jetzt zurzeit nur virtuell möglich ist. Was aber, glaube ich, auch ausschlaggebend ist, ist, dass wir so ein bisschen nach dem Motto arbeiten, alles kann, nichts muss. Also wenn Menschen mal nicht so viel Zeit haben, nicht so viel Energie haben, dass es dann überhaupt gar kein Problem ist, sich mal für eine längere oder kürzere Zeit auch auszuklinken und dass dann kein blödes Gefühl entsteht, dass die Menschen sich irgendwie trotzdem verpflichtet fühlen, irgendwie dabei sein zu müssen, obwohl sie eigentlich gerade überhaupt gar keinen Kopf dafür haben. Das versuchen wir möglichst zu unterbinden. Wollt ihr einmal erklären, was für euch Rassismus ist? Also von welcher Definition geht ihr aus und aber auch, wie ihr gruppenintern damit umgeht? Also Es wurde ja gerade schon gesagt, dass es bei euch Leute gibt, die betroffen sind von Rassismus und eben aber auch Leute, die nicht von Rassismus betroffen sind. Wie habt ihr das in der Gruppe ausgehandelt? Ja, für uns gibt es keinen einheitlich festen Rassismusbegriff, denn es gibt Rassismus in vielen Facetten, der Menschen halt ausgrenzt, ob es jetzt Alltagsrassismus ist, der Menschen die Wohnungssuche oder die Jobsuche viel schwerer macht, nur weil sie vermeintlich anders klingende Namen haben und so den Charakteristika zugewiesen werden, die mit irgendwelchen Stereotypen einhergehen, oder ob es generell institutionelle Probleme sind, wie jüngst in Bremen, wo schwarze Frauen generell die Hürde so hochgelegt wurde für ihre neugeborenen Kinder, Geburtsurkunden zu bekommen, nur weil sie halb einen schwarzen Migrationshintergrund haben und sie sozusagen generell unter Verdacht gestellt wurden oder kriminalisiert, obwohl sie hier aufgewachsen sind und die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Solche Dinge gehen für uns gar nicht und sind klar rassistisch. Und das sind alles angelernte Denkmuster, die wir nach und nach versuchen, mit unseren Aktionen zu durchbrechen und immer wieder aufzuklären, ja, um auch hier diese Machtasymmetrien von Rassismusbetroffenen hin zu institutionellen Einrichtungen darzustellen und immer wieder versuchen, ein Stück zu bekämpfen. Und in der Gruppe ist auf jeden Fall schon mal klar, dass es definitiv keinen Rassismus gegen weiße Menschen gibt. Also es stand auch nie irgendwie zur Debatte. Das war von vornherein klar. Ja, es geht auch uns darum, die intersektionale Betrachtung von Rassismus nicht zu vergessen oder immer zu bedenken und immer das Zusammenspiel von Rassismus mit Klassismus, mit Sexismus, mit Antisemitismus, jeglichen weiteren Ismen deutlich zu machen. Trotz irgendwie unseres Anspruchs, natürlich auch BPOC in unserer Gruppe zu haben oder ja, das alles nicht von einer weißen Perspektive betrachten zu wollen, ist es schon so, dass eine weiße Dominanz zu erkennen ist. Wir sind viele Flinterpersonen und haben eher wenige weiße Cis-Männer, sag ich jetzt mal, in unserer Gruppe. Ja, da stellen wir uns auch so ein bisschen gerade die Frage, wie wir das vielleicht an unseren Strukturen auch daran arbeiten müssen. Also zum Beispiel haben wir theoretisch BPOC in unserer Gruppe, die aber zu der Zeit, zu denen unser Plenum ist, nicht so gut können. Also da versuchen wir gerade, das zu ändern, um auch denen die Möglichkeit zu geben, aktiver Teil dieser Gruppe zu sein, was irgendwie in letzter Zeit nicht so gut gelaufen ist. Ja, aber das ist so auch so ein To-Do für die nächste Zeit. Ihr habt ja im letzten Jahr eine ganze Menge Aktionen gemacht. Wollt ihr von ein paar vielleicht erzählen? Ursprünglich hat das alles angefangen mit so Einzelpersonen, die aus vielen Gruppen kamen und meinten, jetzt müssen wir behandeln, denn Black Lives Matter. Und wir wollten halt Gleichberechtigung für BIPOCs. Und in diesem Fall ist das B wirklich groß geschrieben, denn Menschen, die als schwarz gelesen werden, haben einfach in dieser Gesellschaft immer noch massive Nachteile. Und wir wollten auch Gerechtigkeit für George Floyd, denn das war uns einfach wichtig. Wir haben Rassismus erlebt zum Teil in der Gruppe und konnten dies halt komplett nachvollziehen, wie es einfach ist, Polizeigewalt zu erleben. Und sie existiert nicht nur in den USA, sie existiert auch hier in Deutschland. Sie ist zwar nicht so stark ausgeprägt, aber sie ist da. Später folgten halt auch noch weitere Kundgebungen, zum Beispiel die zweite Black Lives Matter Kundgebung, die dann unter dem Motto lief, Fight Racism, denn Rassismus lebt sich nicht nur gegen eine Gruppe aus, sondern gegen viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Dort hat sich dann auch unsere Gruppe eigentlich gefunden, so nach und nach, als MitstreiterInnen aus dem AStA, der Uni Oldenburg und Leute, die vorher freiwillig aktiv waren, zusammengeschlossen haben, hat sich dann so United Against Racism gebildet. Und dann ging es weiter mit einer Demo. Genau, das war die Demo unter dem Motto Hashtag Anti-Racism is not a trend, um eben darauf aufmerksam zu machen, okay, es reicht nicht, wenn ihr alle irgendwelche Bilder repostet oder schwarze Kacheln in eurem Feed habt, sondern dass Antirassismus eben immer Aktionen fordert und immer Initiative. Anschließend folgte eine Raddemo nach Blankenburg, denn uns haben Betroffene berichtet, dass die Lebensbedingungen in Blankenburg katastrophal sind. Die Lebensmittel wurden getrennt ausgegeben. So haben Mitarbeitende andere Lebensmittelrationen bekommen als Menschen, die dort wohnten. Und während der Corona-Pandemie mussten sie sich trotzdem immer noch in Mehrstockbettenzimmer mit 4 bis 12 Personen ein Zimmer teilen, was für uns untragbare Zustände waren und immer noch sind. Denn wir haben bis heute noch keine positiven Änderungen gehört und wollen darauf aufmerksam machen, dass sich bisher noch nichts getan hat. Auch bei der medizinischen Versorgung, die einmal wöchentlich durch einen Arzt in einem kurzen Zeitraum stattfindet, hat sich auch nicht sonderlich was geändert. Denn man ist nicht nur einmal in der Woche krank. Man kann die ganze Woche krank werden und nicht darauf hoffen, dass man dann unbedingt um diese Uhrzeit krank ist und einen Arzttermin bekommt. Natürlich kann man in die Stadt fahren, aber da ist das nächste Problem, die Busverbindung wurde eingestellt. Und die dort, sage ich mal, einheimischen AnwohnerInnen haben einfach nur ein kleines Taschengeld und können sich nicht unbedingt ein Busticket kaufen, wenn sie sich nochmal vernünftige Lebensmittelration kaufen möchten. Denn nicht alle vertragen die vorgegebene deutsche Einheitskost und wollen auch noch ein bisschen Freiheit in ihrem Leben zur Selbstbestimmung genießen. Darum organisierten wir diese Demo, um den wohnenden Menschen eine Stimme zu verleihen, damit sie einfach ihre Lebenssituation selbst darstellen konnten. Danach gab es noch eine Demo für Moria, bei dem wir mit der Seebrücke Spenden sammelten und lautstark auf die Missstände in diesem katastrophalen Lager aufmerksam machen wollten. Denn dieses Lager ist einfach nur ein Loch, um es auf gut Deutsch zu sagen. Menschen werden da abgeschoben und kriegen keine wirkliche Lebensperspektive hier in Europa. Dann gab es noch die 6 Monate Hanau-Kundgebung, denn wir waren betroffen von den Schicksalen der neuen, leider verstorbenen Menschen oder um genau zu sein, ermordeten Menschen, die durch einen rechtsterroristischen und rassistischen Anschlag ums Leben kamen. Dann hatten wir auch noch eine sozusagen interne Aktion. Es war ein Workshop-Wochenende bei Jugendkulturarbeit hier in Oldenburg. Das wunderschöne Haus an der Donnerschwee-Kaserne, vielleicht kennen das ja einige von euch. Das wurde von LAGFA mit unterstützt. Das ist die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. Genau, und dann hatten wir 2 Referenten eingeladen, die mit uns Workshops gemacht haben. Einmal zu dem Thema, wie organisieren wir uns, was sind unsere Strukturen, weil wir uns ja erst letztes Jahr neu gegründet haben und gar nicht so Ahnung hatten, okay, wie machen wir das alles? Und da haben wir eben da intensiv dran gearbeitet und auch unser Selbstverständnis aktiv diskutiert. Es war immer mehr so irgendwas Loses, was so im Nichts schwebte. Und das haben wir dann etwas klarer herauskristallisiert. Und dann haben wir, ich meine, wir heißen ja United Against Racism, auch noch einen Workshop zu Rassismus bzw. Antirassismus gemacht. Und ja, es war, glaube ich, für alle ein sehr aufschlussreiches, sehr produktives Wochenende, was uns alle irgendwie sehr viel weitergebracht hat. Ja, dieses Wochenende hat uns auch nachhaltig zusammengeschweißt und nochmal den fachlichen Input gegeben, um Rassismus auch für alle verständlich zu machen. Ob es jetzt aus vermeintlich weißer Sicht oder aus betroffener Sicht war. Heute wird es ja die zweite Aktion von euch zu Hanau geben. Warum ist das Thema für euch so wichtig? Also warum sagt ihr, man muss das nochmal in die Öffentlichkeit tragen und thematisieren? Uns ist eben ganz wichtig, dass über solche Taten nicht geschwiegen wird und es nicht vergessen wird. Viele Aktionen laufen ja auch unter den Worten kein Vergeben, kein Vergessen. Und genau darum geht es. Es war eben auch solche Anschläge wie der von Hanau sind eben keine Einzelfälle. Also es ist nicht eine einzelne Person, also es ist klar eine Person, die da gehandelt hat, aber es kommt aus einer Struktur heraus, aus einer rassistischen Struktur. Und auch darum geht es, die mit einzubringen und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ja, und für uns ist es wichtig, dass der Alltagsrassismus, der immer da war und leider auch immer da sein wird, weil wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, sichtbar gemacht wird, damit diese Opfer oder, soll ich ja sagen, die Ermordeten dieser rechtsextremistischen, rassistischen und antifeministischen Tat sichtbar gemacht werden und hoffentlich auch die Letzten bleiben in einer Reihe von Anschlägen, die keine Einzelfälle waren, ob es jetzt der NSU war, der Anschlag auf Walter Lübcke oder Hanau. Das waren keine Einzelfälle, das ist ein rechtsextremistisches Netzwerk, was immer wieder aufkocht. Und dieser Hass, der in diesen Menschen brodelt, kommt immer wieder hoch, dadurch, dass er angestachelt wird, durch Aussagen, die zum Beispiel von der AfD kommen, dass Menschen, die anders aussehen, nicht willkommen in diesem Land sind. Dabei sind sie Teil dieses Landes. Die Betroffenen, die dort ums Leben kamen, waren Hanauerinnen und Hanauer. Sie waren Freundinnen und Freunde. Sie waren so wie du und ich Menschen. Menschen, die auf diesem Planeten leben und nicht durch irgendwelche fiktiven Grenzen getrennt werden in andere Menschen. Darum ist es uns wichtig zu zeigen, dass wirklich alle Menschen gleich sind und unsere Demokratie gemeinsam gegen solche schrecklichen Ereignisse zusammenstehen muss. Ihr habt ja auch als Gruppe United Against Racism ein paar Aktionen zum 19. Februar geplant. Wollt ihr dazu ein bisschen mehr erzählen? Ja, genau, wie beim halbjährigen Jahrestag haben wir Gedenkaktionen geplant. Leider ist die pandemische Lage aktuell so angespannt, dass wir Versammlungen oder Kundgebungen vermeiden und haben dezentrale Gedenkstätten aufgebaut, die unter anderem am Schlossgarten, am Klingbergplatz und in Ebersten-Holt stehen. Auch andere Gruppen haben sich uns angeschlossen und stellen Gedenkstätten im ganzen Stadtbild auf, damit jeder vor Ort in seinem Bezirk oder in seinem Block gedenken kann, der Opfer dieser sehr grausamen Tat. Dann haben wir noch Plakate designt, die Personen sich ausdrücken können und dann in ihr Fenster hängen können, um ja, Aufmerksamkeit zu erregen. Und da ja gerade viele Menschen sowieso viel Zeit zu Hause verbringen oder wenn dann nur spazieren gehen und dann durch die Straßen gehen, sieht man überall hoffentlich ganz viele Plakate in Fenstern hängen. Und genau, die kann man sich auf der Seite fridaysforfuture-oldenburg.de unter Hanau Denkstättenaktion kann man sich die runterladen und dann ausdrucken. Wir haben das extra so designt, dass es möglichst wenig Druckertinte verbraucht. Genau, und dann einfach im Fenster aufhängen. Und ja. Ja, sonst wird an diesem Tag noch ein Livestream stattfinden. An diesem Livestream sollen Musikbeiträge aufgenommen werden und auch noch andere Aktionen stattfinden. Schaut dafür einfach auf den Seiten unserer Bündnispartner vorbei, unter anderem die Seebrücke, das Bündnis für solidarische Intervention, das FEMREF, Women Defend Rojava, Solidarity Without Borders, We Migrants, Nationalismus ist keine Alternative, NICA und weitere Gruppen. Ihr habt ja gerade schon gesagt, dass ihr die Aktionen dezentral organisiert. Wollt ihr dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Genau, wir haben uns aktiv dagegen entschieden, keine Versammlung zu machen, keine Laufdemo zu machen, sondern eben viel auch in den Online- und in den privaten Bereich zu verlagern und das, was sozusagen in der Öffentlichkeit stattfindet, dezentral zu organisieren. Genau, und eben auch weiter in den Stadtbereich reinzutragen und nicht alles zentral in der Innenstadt zu haben. Und deshalb eben diese Gedenkorte einzurichten, ja, die eben keine Versammlungen erfordern. Auch Gedenkorte dort zu errichten, wo Menschen leben, die einfach Migrationsgeschichte haben und nicht unbedingt in der Innenstadt, wo Geschäfte sind und keine Menschen leben, denn die Innenstadt ist aktuell leer und wir wollen jedem die Chance geben, zu trauern und an dieser Aktion teilzunehmen. Falls Menschen jetzt neugierig geworden sind, wie können die Leute euch erreichen? Okay, einmal könnt ihr uns natürlich auf Instagram eine Direktnachricht schreiben, und zwar auf dem Account unitedagainstracism.oldenburg. Oder ihr könnt es natürlich auch eine E-Mail schreiben an die Adresse unitedagainstracism@web.de. Oder ihr schreibt uns per Facebook eine direkte Nachricht oder per Messenger, da unter UAR Oldenburg. Oder ihr sucht uns auf Telegram, da haben wir einen Info-Channel, der heißt United Against Racism, und könnt uns dort anschreiben oder über unsere Aktion auf dem Laufenden bleiben. Auch an euch vielen Dank für das Interview. Hey, falls ihr jetzt auch Interesse bekommen habt, eine Folge mit uns zu gestalten, schreibt uns gerne eine E-Mail an mykäfercast@riseup.net. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, könnt ihr euch in unserem Newsletter eintragen oder unseren RSS-Feed in eure Podcast-App herunterladen. Weitere Informationen findet ihr auf unserem Blog unter mykäfercast.noblogs.org. Das war unsere Sonderfolge zum Jahrestag der Anschläge in Hanau. Danke, dass ihr zugehört habt. Unsere nächste Folge kommt Anfang März. Das war's für diesmal. Und wie jeden Monat, tot dem Kapitalismus.